Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 30 bis 31. Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Gott segne dieses Wort. Gottes Plan in diesem Bibelabschnitt hier aus dem Kapitel 20, Johannes Evangelium Kapitel 20, lernen wir mehr über Gottes Plan. Und hier schreibt eben Johannes eben, dass er mit den anderen Jüngern eben viele andere Wunder noch gesehen hat, die Jesus vollbracht hat. Es ist schon erstaunlich, dass die nicht alle hier aufgezeichnet sind, wie viele Wunder und was, auch wirklich, also erstaunlich, da kann man nur sagen, was Jesus Christus vollbracht hat. Wichtiger aber noch und genauso wichtig ist, dass all diese Wunder letztendlich auf Jesus Christus zurückzeigen. Das ist eben auch das, was Johannes hier schreibt, dass die Wunder eben wieder zu Jesus Christus, auf Jesus Christus zeigen, damit wir eben glauben, dass er der Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, also der Erlöser ist, unser Erlöser, der Messias, ja, unser Erlöser. Und darauf kommt es an. Und wir vergessen oft, wir sind vergesslich, wir Menschen sind ja oftmals vergesslich, aber es ist doch, der Grund da ist, dass wir eben tagtäglich und zeitlebens immer wieder uns in Erinnerung rufen, und besonders in unsere Herzen in Erinnerung rufen, dass Jesus Christus eben Gott im Fleische ist und dass er für uns am Kreuz gestorben ist, ja, und für unsere Sünden. Und wir alle, die wir als Reuegesünder zu Jesus Christus kommen, Reue heißt, wir wenden uns ab von der Sünde, und Jesus Christus hilft uns dann, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen, durch den Heiligen Geist. Darauf kommt es an, damit wir, wie das hier heißt, das ewige Leben haben. Nicht nur, wenn wir sterben, sondern jetzt schon, im Hier und Jetzt, können wir teilnehmen an Gottes Plan, so wie das hier auch ausgedrückt ist. Aber wie gesagt, das können wir in eigener Kraft nicht tun. Das können wir nur durch den Heiligen Geist tun, der uns ins Herz spricht. Und somit ist eben hier Gottes Plan offenbart worden, im Alten und im Neuen Testament hier, darauf kommt es an, in und durch Jesus Christus, als unseren Erlöser. Und wenn ihr also weiter gucken wollt, vielleicht habt ihr vor oder wollt mal die ganze Bibel durchlesen, also vom Alten Testament und ins Neue Testament, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wichtig ist dabei, dass ihr eure tagtägliche Zeit, die ihr in der Bibel schon verbringt, das bleibt bestehen. Nehmt euch extra Zeit, also qualitative Zeit, die Bibel mal durchzulesen. Und es geht nicht darum, dass man die Bibel einfach, dass man sagt, oh, ich habe die Bibel durchgelesen. Und es geht darum, dass wir auch dadurch in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen. Und es gibt so viele Ablenkungen und Sachen und Dinge, ich will jetzt nicht sagen Zeitverschwendung sind, aber die keinen ewigen Wert haben und keinen ewigen Nutzen. Und Zeit in Gottes Wort ist nie Zeit vergeudet. Ich wiederhole nochmal, Zeit in Gottes Wort in der Bibel ist nie Zeit vergeudet oder Zeit verschwendet, sondern ist immer Zeit gewonnen. Und das macht uns Mut. Und ihr könnt mal, wenn ihr mal guckt im Neuen Testament, könnt ihr zum Beispiel im Johannesevangelium mal durchstarten, wenn ihr nicht schon die Evangelien durchgelesen habt. Aber geht mal rein. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel. So könnte man das machen. Das Aufteilen in verschiedene Kapitel. Und ja, es geht los mit Johannes. Ja. Dann könnt ihr ins Markus-Evangelium gehen. Ja, ist ein bisschen kürzer. Dann ins Lukas-Evangelium und dann ins Matthäus-Evangelium. Und dann in die Apostelgeschichte gehen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Also zu gucken, wie der Heilige Geist dann in und durch die Menschen dort wirkt. Dann könnt ihr gucken, da sind die Briefe, ja, es ist so angeordnet. Wichtig ist zu verstehen, dass das alles nicht chronologisch ist. Die ganzen Sachen sind, sie sind thematisch gegliedert und nicht chronologisch. Das bezieht sich auch aufs Alte Testament. Also lasst euch da nicht beirren. Und ja, dann könnt ihr mal die Briefe durchlesen, die Paulusbriefe. Oder ihr könntet einfach auch mal gucken, vom Johannesevangelium dann könntet ihr auch in die, Johannes hat ja auch drei Briefe geschrieben. Erster, zweiter, dritter Brief des Johannes. Und dann auch sogar in die Offenbarung gehen, auch von Johannes geschrieben. Ja, das könnt ihr auch tun. Und wichtig ist, dass ihr euch Zeit nehmt, gute qualitative Zeit. Und ja, auch im Alten Testament könnte man ganz gut, da könntet ihr gut durchstarten. Die vom ersten bis zum fünften Buch Mose, das durchzulesen. Ja, also das Alte Testament hat letztendlich drei Teile. Die Geschichtsbücher, ja, geht los mit dem ersten Buch Mose und endet mit dem Buch Esther. Dann die Lehrbücher und Psalmen, es beginnt mit Hiob und endet mit dem Hohelied Salomos. Und dann die Prophetenbücher, kleineren, Propheten, also Propheten, die weniger geschrieben, es geht los mit den großen Propheten. Groß heißt einfach, dass die mehr geschrieben haben, mehr Text haben, ja. Und die kleineren Propheten, wo einfach weniger Text ist, und könnt ihr auch mal da durchlesen. Ja, und nehmt euch die Zeit und nehmt euch das alles zu Herzen und versteht eben, dass die nur weil jemand weniger geschrieben hat oder ein Text kürzer ist oder länger, dass der nicht weniger bedeutend ist. Das ist alles gleichbedeutend. Und schaut mal, wie euch der Heilige Geist da leitet. Ja? Und ja, das ist eben auch Gottes Plan. Und wenn ihr die Bibel, die gute Nachricht mit jemand anders mitteilt oder die Bibel mit jemandem lest, der noch nicht zur Bibel gekommen ist, so könnt ihr auch so eine Art Plan aufstellen, ja, mit Gottes Hilfe, ja, wenn, so wie euch der Heilige Geist leitet. Ja, und das, darauf kommt es an. Aber nehmt euch gute qualitative Zeit in Wort und im Gebet und unser Jesus hilft uns dann und hilft euch dann, den richtigen Weg zu zeigen, was und wie zu tun ist. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und dass du deinen Plan uns dargestellt hast und dass du einen Plan für unser Leben hast, für jeden Menschen, einen persönlichen Plan und Zeitrahmen für jeden Menschen unterschiedlich. Und wir beten, dass wir alle, dass du uns hilfst, dass wir uns dir unterordnen als reuige Sünder, dass du uns hilfst, unsere Herzen zu erweichen, ja, und nicht zu erhärten, sondern zu erweichen. Und dass wir verstehen, dass du Situationen und Lebensmomente verändern sich, aber du änderst dich nicht, denn du bist derselbe. Unser Jesus Christus, du bist derselbe. Vergangenheit, Gegenwart und in aller Ewigkeit bleibst du konstant. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, Herr Jesus, und lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.